tonight. He's lovely. He's in at 30. We're too late for goodbyes. Bye. set the record straight. The little one, do you choose every look you use? Voilà, Moon Martin, je tiens quand même à remercier. Give you flowers, kiss you for a while. Say what for? How dare you talk? When all the time you took me for a walk, and now you come just staring at me. I got your number, you better get to me. Give it all you got, give it all to me. Okay. Super Classifica Show, number 310. Now don't you let me go. I'm ready for the blast. Now Super Classifica Show c'è Celeste. Some boogie-woogie will put me in the mood. I got to thinking, baby, no, I cannot dance alone. I got my pocketbook and I dialed the telephone. I said, hey, boy, don't you wanna dance with me? Just be easy, just be easy. Come on, sugar, baby, come and dance with me. Hey, boy, what you gonna do tonight? Yeah. I'm Yeah. Tap hoch wie nie, alright. Vielleicht hast du ein Cargo mit, ich meine, tun wir an nach John. Uptown, the middle, then downtown. Tails around in town, you have to work it out. Wir haben nichts und haben viel, wir kennen unser Spiel. Hatten diese, hatten jenes, hatten schönes, genes. Weg von Amsterdam. Are you down? Speak German, und du verstehst mich nicht. Ich hab genug von mir, kenne mein Gesicht. Ich will dich. Gas! Du bist so schön wie nie. Bis ans Ende aller Tage. Seid wie so hoch wie nie. Du bist die Antwort jeder. Jive talking now. Via Roma, Francoforte, Apple, Big and Red, New York, New York, the only place where they say, hey, you won't believe it, I just wanna. Uptown, the middle, downtown, town, make sure to know the baddest place around. And listen, Andy Warhol, David Lou, Klaus, Klaus, Klaus, and all me, oh. Na hoher Schnee, versperrte Sicht, wir sind in erstem Schnee, mein Zentrum, Mark ist keine Spur vom Mutis bist. Shannon's Roxy, Studio Limelight Area. Wo find ich dich, wo find ich dich nur wo? Gas. Du bist so schön wie nie. Und bis ans Ende aller Tage sind wir so hoch wie nie. Du bist die Antwort jeder Frage. Okay, auch wie nie. Bis ans Ende aller Tage wirst du so schön wie sie. Und bist die Antwort jeder Frage. Ey! From the home, that's jazz. Du bist die Antwort jeder Frage. Okay, auch wie nie. Bis ans Ende aller Tage wirst du so schön wie sie. Du bist die Antwort jeder. Ey! Vielen Dank!